Какие лишения приходилось переносить Гумбольдту во время его путешествия по джунглям Амазонки? Fünf Jahre unermüdliche Forschung im Dschungel. Die Reise nach Südamerika sollte eine der bedeutendsten Forschungsreisen des 19. Jahrhunderts werden. Viele Jahre hatte sich Alexander Humboldt auf diese Reise vorbereitet. Vor der Reise hatte er in Paris Aimé Bonpland, einen jungen Mediziner, dessen Leidenschaft der Botanik galt, kennengelernt. Zu zweit machten sie die Überfahrt nach Südamerika. Ihre Reise durch den Amazonas-Regenwald war Tag für Tag mit wissenschaftlichen Beobachtungen, Messungen und Untersuchungen ausgefüllt. Unermüdlich bestimmten die beiden Forscher Pflanzen und Tiere. In einem Brief nach Hause nach Berlin schrieb Humboldt 1801: Vier Monate hindurch schliefen wir in Wäldern, umgeben von Krokodilen, Boas und Tigern. Damals bezeichnete man den Jaguar auch als Tiger. In der Guyana, wo man wegen der Moskitos, die die Luft verfinstern, Kopf und Hände stets verdeckt haben muss, ist es fast unmöglich, am Tageslicht zu schreiben. Man kann die Feder nicht ruhig halten, so wütend schmerzt das Gift der Insekten. In Higuerote gräbt man sich nachts in den Sand, so dass bloß der Kopf hervorragt und der ganze Leib mit 3 bis 4 Zoll Erde bedeckt bleibt. Man hält es für eine Fabel, wenn man es nicht sieht. Mit 34 kehrt er als weltberühmter Forscher zurück. Sein Bruder Wilhelm Humboldt hat wohl einen Teil zu diesem Erfolg beigetragen, indem er die Briefe seines Bruders aus der Neuen Welt geschickt an die Redaktion gereicht hat. Humboldts Auswertung der 5-jährigen Reise dauerte Jahre und umfasst ein Werk von 30 Bänden.